Es ist 9 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sandra Polch. Guten Morgen. Ein Apotheker aus dem Ruhrgebiet muss sich gleich in Essen vor Gericht verantworten, weil er jahrelang Krebsmedikamente gepanscht haben soll. Im großen Stil. Mehr als 1000 Patienten haben wohl Mittel mit weniger Wirkstoff bekommen. Der Schaden für die Krankenkassen soll bei 56 Millionen Euro liegen. Der Apotheker aus Bottrop sitzt seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft und schweigt. Im Prozess sind nur 17 Krebspatienten als Nebenkläger zugelassen. Sebastian Auer, WDR Essen. Dass es nur so wenige Nebenkläger gibt, liegt am schwierigen Ermittlungsverfahren. Kurz nach der Festnahme des Bottropper Apothekers im vergangenen November wurde sein Labor durchsucht und zubereitete Krebsmedikamente beschlagnahmt. Durch eine anschließende Untersuchung dieser Infusionen konnte aber nur bei 17 Patienten mit großer Sicherheit nachgewiesen werden, dass sie gestreckte Medikamente bekommen haben. Anwälte warnen bereits, zu hohe Erwartungen an den Prozess zu stellen. Es werde sich wahrscheinlich nie mehr klären lassen, ob und wer in welchem Umfang gepanschte Krebsmedikamente bekommen habe. Die CSU will für eine mögliche Jamaika-Koalition keine Kompromisse machen. Das hat Landesgruppenchef Dobrindt heute nochmal betont. Unsere Positionen sind unverrückbar. Auch Grünen-Chef Özdemir zeigte sich unzufrieden mit dem Verlauf der Sondierungsgespräche. In keinem einzigen Punkt konnten wir uns richtig durchsetzen. Für uns ist zum Beispiel der Klimaschutz elementar. Und wenn es da nicht eine wirklich substanzielle Bewegung gibt, dann geht's nicht. Bis Donnerstagnacht wollen CDU, CSU, FDP und Grüne laut Zeitplan weiter sondieren. Nina Barth, WDR Berlin. Da langsam die Zeit knapp wird, drücken die Verhandlungsführer jetzt auf die Tube. Dabei helfen soll ein neuer Ablauf der Gespräche. In der Schlussrunde der Jamaika-Sondierungen ziehen die Verhandlungsführer die Gespräche enger an sich. Heute geht es unter anderem um die Themen Klima, Bildung und Innenpolitik. Jeweils eine Stunde wollen die Verhandlungsführer die strittigen Punkte besprechen. Jede Partei darf dazu offenbar einen Experten in die Spitzenrunde entsenden. Und jetzt weitere Meldungen. Nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak ist die Zahl der Toten gestiegen auf mehr als 200. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem etwa 1700 Verletzte. Die dünn besiedelte Bergregion ist nur schwer zugänglich. Der Prozess zwischen einem peruanischen Bergbauern und dem Energiekonzern RWE geht vor dem Oberlandesgericht Hamm in die zweite Runde. Der Mann fordert von RWE Geld für den Bau eines Dammes, der sein Haus vor Überschwemmung schützen soll. RWE sei als Kraftwerksbetreiber für den Klimawandel mitverantwortlich. In erster Instanz hatte der Peruaner verloren. Für die Fußball-WM im nächsten Jahr haben sich auch Kroatien und die Schweiz qualifiziert. Den Kroaten reichte ein 0:0 im Rückspiel gegen Griechenland. Auch der Schweiz genügte ein torloses Unentschieden gegen Nordirland. Heute Abend entscheidet sich, ob es Italien zur WM schafft. Das Hinspiel in Schweden ging 0:1 verloren. WDR aktuell aus der Region. In Düsseldorf startet heute die weltgrößte Medizinmesse, die Medica. Dabei präsentieren bis Donnerstag über 5000 internationale Aussteller Neuheiten für Arztpraxen und Krankenhäuser. Thomas Carlos, WDR Düsseldorf. Eine Weltneuheit präsentiert die Duisburger GeneChem Biotechnology, einen Test, der gleichzeitig Masern, Mumps und Röteln nachweisen kann. Die Entwickler von Air Controls aus Kempen stellen innovative Beatmungsgeräte vor und die Düsseldorfer Kentel zeigt, wie Endoskope hygienisch gereinigt werden können. Sie hat ein System zur automatischen Spülung und Lufttrocknung entwickelt. Zur Messe werden 130.000 Besucher erwartet. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen startet wolkig mit einigen Schauern, in den Bergen auch mit Schnee gemischt. Später lockert es dann von den Niederlanden her immer mehr auf und die Sonne lässt sich auch mal blicken. Das sind die Höchstwerte heute: 7 Grad in Siegen, 9 Grad in Frechen und 10 in Duisburg. Morgen Vormittag noch ganz schön, dann geht's grau weiter und auch mal nass bei ähnlichen Temperaturen. Und das war WDR aktuell. Kurz nach 9, hier ist WDR 4 und jetzt könnte es doch langsam mal ruhiger werden auf den Straßen. Bastian, wie sieht's aus? Ja, nur noch 9 Kilometer, also alles ab 9 Kilometern jetzt bei mir, das ist immerhin ein bisschen weniger als eben noch. A3 Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Hünxe und Kreuz Oberhausen, Unfall, 9 Kilometer Stau, sie brauchen etwa eine halbe Stunde länger. 20 Minuten drauf auf der A30 Rheine Richtung Osnabrück, zwischen Lotte und Osnabrück-Sutthausen, 9 Kilometer Stau. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Wuppertal-Barmen und Dreieck Düsseldorf-Süd, immer wieder Stau auf einer Strecke von 20 Kilometern, dauert etwa eine halbe Stunde. A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf, zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West, 10 Kilometer stockender Verkehr, mehr als 20 Minuten. A52 Essen Richtung Düsseldorf, zwischen Essen Süd und Tiefenbruch 15 Kilometer stockender Verkehr, halbe Stunde. Auch eine halbe Stunde auf der A57 Nemwegen Richtung Köln, zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Oppum, gut 10 Kilometer Stau, halbe Stunde. 20 Minuten drauf auf der A57 Köln Richtung Krefeld, zwischen Kreuz Köln-Nord und Dormagen, 10 Kilometer stockender Verkehr. Und A59 Bonn Richtung Köln, zwischen Dreieck Bonn-Nord-Ost und Wahn, 10 Kilometer stockender Verkehr, und da brauchen Sie etwa eine Viertelstunde länger. WDR 4 WDR 4 Mein Morgen mit Heike Knispel und Bastian Bender. Jo, das sind wir. Guten Morgen. Heute ist Montag, der 13. November. Und jetzt mal alle die Arme in die Luft. Das ist so fies. Herr Bender macht sich über meinen Muskelkater lustig. Ja. Den habe ich vom Aquajogging gestern. Der ist so schwer, dass Heike mich mit folgenden Worten begrüßt hat. Ich glaube, du musst mir heute den Kaffee reichen. Die Arme tun so weh. Ja, aua. Aber dafür war es gegen das Winkefleisch getan. WDR 4. Meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Understand, oh yeah, I'm gonna be your man. 11:09, hier ist WDR 4 und Schlaf ist ja heute ein Thema bei uns. Ich weiß gar nicht, klingen wir heute irgendwie verschlafen? Ich hoffe ja nicht. Nein. Es könnte aber natürlich daran liegen, dass wir beide ja quasi mitten in der Nacht aufgestanden sind, oder? Ja, und andere sind vielleicht hundemüde, weil sie nicht einschlafen können. Ja, und wieder andere, die schlafen zwar gut, merken aber nicht, dass sie eigentlich ein Schlafproblem haben. So wie Alexander Winter. Meine Frau hat mir gesagt, dass ich schnarche und nachts nicht atme. Ja, und dann bin ich mal zum HNO gegangen. Und der gleich in Panik, ja, alles ganz schlimm, sofort ins Krankenhaus. Ja, also Winter musste dann zur Beobachtung ins Schlaflabor des Knappschaftskrankenhauses in Dortmund. In so einem Schlaflabor, da schlafen die Patienten ja komplett verkabelt und werden dann per Videokamera beobachtet. Und so wurde dann bei Alexander Winter auch festgestellt, dass er in der Nacht Atempausen macht. Im dezenten Fachchinesisch des leitenden Oberarztes der Abteilung Thomas Barchfeld hört sich das so an. Wir haben insgesamt 153 Ereignisse. Bei Ihnen sind es überwiegend keine Atempausen, sondern sogenannte Hypopnöen. Ich erkläre das immer so, dass der Rachen eng wird, wie so eine Strohhalmatmung. Und Sie sehen das hier auch anhand der Sauerstoffsättigung. Das entspricht einer Schlafapnoe. Ja, aber wenn man erstmal weiß, ich habe sogenannte Hypnopnöen, dann ist es auch möglich, das zu ändern, nämlich mit Hilfe von speziellen Masken. Die helfen, dass die Atemwege offen bleiben und damit soll dann der Schlaf auch wieder erholsamer werden, weil sich so der Tiefschlaf einstellt. Patient Alexander Winter freut sich schon drauf. Ja, ich denke immer, dass ich den Tag dann ein bisschen wacher erlebe und nicht mehr so schnell müde werde, dass ich dann wieder voll dabei bin. Schlafmaske, damit Sie auch morgen Nacht gut durchschlafen können. Ja, und Ihre Mitschläfer auch. WDR 4. In die 70er. WDR 4. Meine Lieblingshits. You fill up my senses like a night in a forest. Like the mountains in springtime. Like a walk in the rain. Like a storm in the desert. like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me. Mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. John Denver, Annie's Song bei WDR 4. 18 Minuten nach 9 haben wir. Gut, dass schon 18 nach 9 ist, denn tagsüber ist tanken billiger als nachts, sagt die Statistik. Den Knosowskis ist die Statistik völlig egal, weil da tankt eh nie jemand. WDR 4. Tankstelle Knosowski. Morgen, Frau Zange. Morgen! Ich glaube, du hast den falschen Sender drin. Das sind bald 10 nach, Knosowski. Ja, nu. Ja, wie, ja, nu? Kommt da sowieso nie einer tanken. Morgen! Och nö, gibt's auch noch der Schlotzauer? Einmal vegetarischer Schneck des Tages, bitte. Was ist das denn? Hackbraten in Bolognese-Soße. Bah, was ist denn da dran vegetarisch? Guck mal, da ist eine Fritte bei. Die ist aus Kartoffeln. Ach so, die muss ich wohl noch von gestern reingemogelt haben. Vegetarisch ist ganz ohne Fleisch, ihr Komiker. Dann kannst du ja vielleicht eine Biffi nehmen, Herr Schlotzauer. Ein Biffi? Das ist vielleicht auch Fleisch. Ach so. Soll ich jetzt jeden Tag zweimal kochen, weil du nicht alle Kerzen auf der Lampe hast? Ihr müsst auch an die Umwelt denken. An der Tankstelle? Ich glaube, es brennt. Außerdem ist das modern, das Grünzeug zu essen. Was meint da, was da Leute kommen, wenn die wissen, hier wird vegetarisch. Ja, wir haben doch Biodiesel. Das ist auch vegetarisch. Und schmeckt wahrscheinlich auch besser wie eure Schneck des Tages. Jetzt ist es aber bald gut. Ich bin eine Tankstelle und kein Bauernhof. Sprach die Ziehe und wartete auf Kundschaft. Das hab ich gehört, Herr Schlotzauer. Jetzt mal Ruhe im Karton. Es ist einer am Kommen. Das wird doch nicht etwa eine Kunde sein. Achtung, alle auf Position. Tag zusammen. Habt ihr schon Tankstellenkalender für 2019? Kann ich mir das hier kaputt. Tankstelle Knosowski. Nur bei WDR 4. Dass sowas von sowas kommt. WDR 4. Jennifer, Juniper lives upon the hill. Jennifer, Juniper, sitting very still. Is she sleeping? I don't think so. Is she breathing? Yes, very low. What you doing, Jennifer, my love? Jennifer, Juniper rides a dapple mill. Jennifer, Juniper, lilacs in her hair. Is she dreaming? Yes, I think so. Is she pretty? Yes, ever so. What you doing, Jennifer, my love? I'm thinking of what it would be like if she loved me. You know, just lately, this happy song, it came along and I had to somehow try and tell you. Jennifer, Juniper, hair of golden flags. Jennifer, Juniper, longs for what she likes. Do you like her? Yes, I do, sir. Would you love her? Yes, I would, sir. What you doing, Jennifer, my love? Jennifer, Juniper. Jennifer, Juniper. Jennifer, Juniper. Jennifer, Juniper. Jennifer, Juniper, assise très tranquille. Donatella, je ne crois pas. Respite-le, oui, mais tout bas. Qu'est-ce que tu fais, Jenny, mon amour? Je n'en pas, Juniper. Je n'en pas, Juniper. Je n'en pas, Juniper. Ich habe immer gedacht, er singt Jennifer, Jennifer, aber er singt ja Jennifer Juniper. Donovan aus dem Jahr 1968 bei WDR 4, 9.27 Uhr haben wir. And when I WDR aktuell. Um 9.30 Uhr mit Michaela Rensing. Guten Tag. Bei den Jamaika-Sondierungen wird das Tempo angezogen. Es gibt noch sehr viele strittige Punkte. Heute geht es beispielsweise um Klima, Bildung und Innenpolitik. Deshalb bekommen die Sondierer für jedes Thema nur eine Stunde Zeit. Bis Donnerstag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne entscheiden, ob sie über eine gemeinsame Koalition verhandeln. 21 von 28 EU-Staaten rücken militärisch enger zusammen. In Brüssel wird eine feierliche Erklärung unterzeichnet. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer europäischen Verteidigungsunion. Bundesaußenminister Gabriel spricht von einem Meilenstein. 50 gemeinsame Militärprojekte sind für die nächsten Jahre im Gespräch. Die Weltklimakonferenz in Bonn geht in die entscheidende Phase. Bis Freitag soll klar sein, auf welche konkreten Maßnahmen gegen die Erderwärmung sich die Teilnehmer einigen können. Übermorgen sind deswegen hochrangige Politiker bei der Klimakonferenz dabei, unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron. Nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak ist die Zahl der Toten auf mehr als 200 gestiegen. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem etwa 1700 Verletzte. Die dünn besiedelte Bergregion ist nur schwer zugänglich. Das war WDR aktuell. Und jetzt die WDR 4 Verkehrsnachrichten. Es ist kurz nach 9:30 und Bastian hat alle Infos für Sie. Guten Morgen, hier kommt alles ab 7 Kilometern. A1 Bremen Richtung Münster zwischen Osnabrück Nord und Kreuz Lotte Osnabrück. 8 Kilometer stockender Verkehr kostet Sie etwa 20 Minuten Zeit. Genau wie auf der A1 Münster Richtung Köln zwischen Kreuz Dortmund Unna und Westhofener Kreuz 7 Kilometer stockend. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Herten und Essen-Gladbeck 8 Kilometer Stau, dauert eine gute Dreiviertelstunde. A3 Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Dieslaken Nord und Kreuz Oberhausen ein Unfall, 7 Kilometer Stau, 20 Minuten. Auch 20 Minuten plus auf der A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen Solingen und Mettmann, 8 Kilometer stockender Verkehr. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Hahn Ost und Dreieck Düsseldorf Süd, 8 Kilometer stockender Verkehr, Sie brauchen mehr als 20 Minuten länger. Das gleiche auf der A52 Essen Richtung Düsseldorf, zwischen Essen-Kettwig und Tiefenbruch 10 Kilometer stockend und 10 Kilometer stockender Verkehr auf der A57 Nebenwegen Richtung Köln. Zwischen Kreuz Mörs und Krefeld-Oppum müssen Sie gut 20 Minuten mehr Zeit einplanen. Gucken wir aufs Wetter. Mir ist Sonne versprochen worden. Die scheint heute zwischendurch hier im Ruhrgebiet und Rheinland, auch jetzt gerade zum Beispiel. Monheim 5 Grad, 4 in Wesel, 3 Grad in Bocholt und wir haben aber eben auch Wolken und Regen. Bis 11 Grad. Und morgen, wenn du mal so in die Glaskugel gucken möchtest? Ja, mehr Wolken und auch mal Regen, dazu bis 12 Grad maximal. Ja, damit also einen herbstlichen guten Morgen. Heike Knispel und Bastian Bender hier. Morgen. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Thank you. WDR 4. Meine Lieblingshits. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. James Bond Musik um 9.41 Uhr. Das war Adele. WDR 4 Promi Boulevard. Ja, und unsere Promi-Fachkraft Bastian B. hat wieder alle im Blick. Wen besonders? Ja, besonders im Blick habe ich Cristiano Ronaldo, Peter Maffay und ein kleines goldenes Reh. Och, fangen wir doch vielleicht vor dem kleinen goldenen Reh erstmal mit dem großen goldenen Platzhirsch an. Cristiano Ronaldo. Jo. Der Weltfußballer ist ganz frisch wieder Papa geworden. Gestern Abend ist die kleine Alana Martina auf die Welt gekommen. Foto hat er gepostet bei Instagram, also im Internet. Und das erste gemeinsame Kind von ihm ist es mit seiner Freundin Georgina Rodriguez. Wobei... Ich meine, bei Ronaldo gilt ja auf dem Platz gerne jeder Schuss ein Treffer. Aber der ist doch erst vor 5 Monaten Papa von Zwillingen geworden. Von Eva und Matteo, ja. Genau. Die hat er aber über eine Leihmutter in den USA ausgetragen oder austragen lassen vielmehr. Und dann hat er noch den 7-jährigen Cristiano Junior. Also insgesamt sind das jetzt 4 Kinder. Ja, und man sieht es ihm gar nicht an, oder? Also wie gut, dass er als Vater keine Schwangerschaftsstreifen bekommt. Gut gehalten. Das würde sich bei der nächsten Unterhosen-Werbekampagne nicht gut machen. Gut, kommen wir jetzt zu einem, der steht zu seinen Falten. Peter Maffay und dem kleinen Reh. Ja, das kleine Reh heißt Bambi und wird am nächsten Donnerstag wieder verliehen. Und Peter Maffay sitzt ja in der Bambi-Jury und entscheidet also mit, wer welches Reh bekommt. Da ist er aktiv und will auch als Musiker nichts von Ruhestand wissen. Aber wer glaubt, Maffay, der alte Hase, der schüttelt das alles mal locker aus dem Ärmel. Ich bin weder ein übermäßiger Gitarrist, noch singe ich jetzt irgendwie besonders gut. Und deswegen muss ich üben. Und wenn ich das dann tue, dann klappt es ein bisschen besser. Ja, also weiter schön üben und wir in Nordrhein-Westfalen profitieren davon, denn nächstes Jahr ist Maffay auf Unplugged Tour. WDR 4 präsentiert seine Konzerte hier im Land. Aber jetzt erstmal Maffay und Bambi. Ja, und damit kommt jetzt der Kracher. Sie, also genau Sie, können mit Peter Maffay und dem Bambi gemeinsam auf dem roten Teppich stehen in Berlin. Denn wir schicken Sie nach Berlin zur Bambi-Verleihung inklusive Hin- und Rückfahrt und Hotel. Sie müssen halt nur jetzt direkt am Donnerstag Zeit haben. Ja, und wenn Sie sagen, ich habe Zeit und ich lege auch schon mal die guten Klamotten raus, dann einfach nur noch bewerben. Das geht im Netz auf wdr4.de. Ja, da finden Sie dann unser WDR4 Bambi-Gewinnspiel und natürlich auch weitere Promi-Nachrichten. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Udo Lindenberg nachts in Gronau. Warum kommt der größte Beatles-Fan aus Siegen? WDR 4 Expedition Lieblingshits. Hinter jedem Star steckt eine Geschichte aus Nordrhein-Westfalen. Und wir haben sie gefunden. Von Jimi Hendrix habe ich mir eine Gitarrenseite geben lassen. Und die habe ich natürlich heute noch im Archiv. Und dann kommen da diese Depeche Mode mit ihren Latexhemdchen und Lederhöschen. Expedition Lieblingshits. Jetzt täglich bei WDR 4. Und alle Folgen auch online auf wdr4.de. Love to last forever. 10 vor 10. Steffi Schmitz ist bei uns und bei dir wird es gleich lecker, oder? Naja, Ulla kommt, ne? Ja. Und es gibt heute was, was ein bisschen auf die Hüften geht, nämlich Schokoladentart mit Lebkuchengewürz. Also schon richtig weihnachtlich. Warte, ich glaube, wir bleiben länger, oder? Ja. Speichelfluss. Okay, gleich nach 10. Ich hol schon mal Besteck. Ja. Eyes so bright, so big and wide. Make you feel so strange. Somewhere deep inside, it's the face of an angel, and the soul of the devil may care. I'd love to know what goes on in there. She needs your love, she needs it every day. But speak of love. See her laugh and run away. Julia, which way will you go? Julia, I wanna know. Julia, only the morning stars. Julia, know just where you are. Die deutschen Kulthits. Warmen, fernen Küsten, wo die Sonne untergeht, fliegst du an und landest hier am Fenster im Café. Und es regnet in den Straßen, die Politessen werden nass. Ist ein ganz normaler Donnerstag in meiner Heimatstadt. Hallo, Sehnsucht, du kannst mich verstehen. Hallo Sehnsucht, gieß dich in mein Herz. Hallo Sehnsucht, küss mein Innerstes. Mal die braven deutschen Häuser, ein verheißungsvolles Leben und in immer ernsten Zeitungen mein Lächeln ins Gesicht. Das blonde, blasse

Hey, ein Joker in Ihrem Radio, das ist die Steve Miller Band bei WDR 4. Und das ist Heike Knispel. Und das, ich zeig mal hin, ist Bastian Bender. Aber wir sind gleich weg und kommen dann morgen wieder mit frischem Kaffee, mit einer ganzen Kanne voll. Ja, und Steffi Schmitz, die macht ab 10 weiter mit Softserve. Schönen Montag. Bis morgen. Es ist 10 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Michaela Rensing. Guten Tag.